Book 2 79 79 79 Adjektiv 2 Adjektive 2 Adjektive 2 Saya mengenakan baju biru. Ich habe ein blaues Kleid an. Ich habe ein blaues Kleid an. Saya mengenakan baju merah. Ich habe ein rotes Kleid an. Ich habe ein rotes Kleid an. Saya mengenakan baju hijau. Ich habe ein grünes Kleid an. Ich habe ein grünes Kleid an. Saya membeli tas hitam. Ich kaufe eine schwarze Tasche. Ich kaufe eine schwarze Tasche. Saya membeli tas coklat. Ich kaufe eine braune Tasche. Ich kaufe eine braune Tasche. Saya membeli tas putih. Ich kaufe eine weiße Tasche. Ich kaufe eine weiße Tasche. Saya membutuhkan sebuah mobil baru. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche einen neuen Wagen. Saya membutuhkan sebuah mobil yang kencang. Ich brauche einen schnellen Wagen. Ich brauche einen schnellen Wagen. Saya membutuhkan sebuah mobil yang nyaman. Ich brauche einen bequemen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. Di atas sana tinggal seorang wanita tua. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine alte Frau. Di atas sana tinggal seorang wanita gemuk. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. Di bawah sana tinggal seorang wanita yang ingin tahu. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Tamu-tamu kami adalah orang-orang yang ramah. Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren nette Leute. Tamu-tamu kami adalah orang-orang yang sopan. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Tamu-tamu kami adalah orang-orang yang menarik. Unsere Gäste waren interessante Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Saya memiliki anak-anak yang menyenangkan. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Tapi tetangga memiliki anak-anak yang nakal. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Apakah anak-anak Anda patuh? Sind Ihre Kinder brav? Sind Ihre Kinder brav?